It's Fight Week, it's Blog Week, das wollte ich schon immer mal sagen, aber eigentlich wollte ich das sagen in Dana Whites Videoblog und nicht in meinem Videoblog, aber sei es drum, jetzt habe ich es doch mal über die Lippen bringen dürfen. Ja, es ist soweit, die allererste Spezial-News-Ausgabe, will ich sie mal nennen, wird jetzt von mir hier gerade für euch aufgenommen. Ich habe mir ja vorgenommen, in der Woche vor UFC Berlin etwas häufiger zu senden, über News zu berichten. Es wird am Mittwoch auch noch eine Sendung zusammen mit dem Chris geben, wo wir die Maincard von UFC Berlin durchgehen werden, uns ein bisschen die Kämpfe angucken werden und überlegen, was uns in den jeweiligen Kämpfen alles so erwarten kann. Das gibt's wie gesagt am Mittwoch. Heute solltet ihr diese Folge am Montag hören. Heute gibt es noch eine reguläre Ausgabe, die eigentlich für morgen vorgesehen war. Aber morgen ist so viel zu tun, dass wir es einfach nicht schaffen. Deswegen haben wir die Ausgabe auf heute vorverlegt, also 20 Uhr auf mmaradio.de/live. Da könnt ihr einschalten und uns zuhören, was wir zum Beispiel zu UFC 173 sagen oder auch zum Ultimate Fighter Finale, das ja am Samstag ansteht. Ja, heute bei den News geht es natürlich als allererstes um UFC Berlin. Und ja, da mussten wir natürlich erstmal was miterleben bei UFC 173, was uns alle nicht so gut gefallen hat. Denn man hat natürlich seitens der UFC das Event beworben für nächste Woche in Berlin. Aber es hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. Denn statt 31.05. hat die UFC einfach mal 7.06. hingeschrieben. Das hat mich erstmal so ein bisschen nervös gemacht. Dann habe ich gleich geguckt auf UFC.com. Aber der 31.05. ist weiterhin der Veranstaltungstag. Aber das ist natürlich ein bisschen doof gelaufen. 7.06., das hätten sie vielleicht vorher nochmal sich angucken können und diesen Fehler ausmerzen können. Sei es drum. Dann wollt ihr zufällig eine PlayStation 3 mit ein paar Spielen? Dann würde ich euch empfehlen, bei Nick Hein auf der Facebook-Seite mal vorbeizuschauen. Denn Nick Hein nutzt seine aktuelle Popularität aus, um seine PlayStation 3 zu verkaufen. Das unterstelle ich ihm natürlich nur. Aber ich fand es ganz lustig, dass er jetzt am Samstag oder am Sonntag hat das, glaube ich, gepostet auf Facebook. Leute, ich verkaufe meine PS3 mit 30 Spielen dazu. Wer Bock hat, mir das Ding abzukaufen, schickt mir doch einfach mal eine Nachricht. Und natürlich, denke ich mal, wird der ein oder andere Fan ein paar Euro mehr bieten, weil es ist ja Nick Heins PlayStation. Stellt euch das mal vor, Nick Hein, UFC-Fighter, ihr habt die PlayStation, geht auf den Facebook-Account von Nick Hein und holt euch diese verfickte PlayStation. So eine tolle PlayStation gibt's, glaube ich, sonst nirgends zu kaufen. Dann für alle, die nicht in Berlin sein können, für die habe ich eine sehr interessante Nachricht, denn ihr kennt ja Joe Rogan, der wird natürlich nicht mit in Berlin sein. Wir haben ja unsere europäischen Kommentatoren. Aber er wird auch kommentieren, und zwar in seinem Podcast The Joe Rogan Experience. Da wird er so ein Live-Play-by-Play machen mit seinem Kumpel Eddie Bravo, das berühmte Jiu-Jitsu-Kämpfer, vielleicht sogar der Beste, vielleicht besser als die Gracies, man weiß es nicht so richtig. Es gab zwar jetzt ein Duell zwischen Eddie Bravo und einem der Gracies, der Name ist mir gerade entfallen, aber das ging unentschieden aus. Aber es gibt viele Leute, die sagen, Eddie Bravo ist Jiu-Jitsu-technisch das Beste, was es auf der Welt gibt. Sei es drum, was ich euch eigentlich erzählen wollte, ist, solltet ihr also nicht die Möglichkeit haben, die Fight Night in Berlin selbst zu besuchen, beziehungsweise sie dann via Fight Pass live anzugucken, könnt ihr Joe Rogan dabei zuhören, wie er die Kämpfe live kommentiert. Das ist großartig. Joe Rogan Experience wird mit Sicherheit auf Twitter auch noch rumfliegen. Was dann auch noch für mich, glaube ich, als Nachricht ganz interessant ist, um euch die weiterzugeben, ist, dass wir auf mmaradio.de/UFC Berlin so eine Art Ticker eingerichtet haben, wo einfach, sobald ich irgendwas finde, was mit der UFC Fight Night in Berlin zu tun hat, verblockt wird, damit ihr immer auf dem aktuellen Stand seid. Ich werde da selber vielleicht Audio- und Videomaterial hochladen, je nachdem, was ich mitbringen werde von meinen Ausflügen dann in Berlin. Aber definitiv werdet ihr da mit Tweets, Facebook-Geschichten und Interviews versorgt. Also speichert euch am besten das mal in euer Smartphone, mmaradio.de/UFC Berlin. Klickt da immer mal wieder drauf. Ein, zweimal am Tag werde ich da ein Update rausposten mit den aktuellen Neuigkeiten rund um UFC Berlin. Dann nochmal der Hinweis, es gibt noch Karten. Geht auf mmaradio.de, ihr seid ja sowieso schon da, auf UFC Berlin und klickt auf einen der Banner und holt euch die Tickets. Es wird großartig werden, glaubt mir. die letzten zwei Events, ach, die letzten drei, vier Events der UFC, immer wieder hatten wir unsere Zweifel, ist das Event jetzt gut genug und was war es am Ende? Ein großartiges, denkwürdiges Event und dasselbe wird auch am Samstag passieren. Deswegen nutzt diese Chance aus, seid nicht allzu kritisch mit der UFC, geht hin und ihr werdet einen tollen Abend verleben, die Ticketpreise sind moderat und das, was ihr geboten bekommt, ist phänomenal. Also geht hin, macht das. Das ist ein Befehl, so, ganz einfach. Was haben wir sonst noch? John Jones gegen Alexander Gustafsson 2, das wird immer konkreter. Es heißt jetzt, der 30.8. ist als Termin schon fix. Das Ganze soll dann im MGM Grand in Las Vegas stattfinden. Jedenfalls berichtet das ESPN. Ganz so eindeutig ist es noch nicht. Dana White sagt selber, es ist noch nichts fix, die Location steht noch nicht hundertprozentig, es ist immer noch alles möglich, man hat sich zwar mit Alexander Gustafsson auf den 30.8. geeinigt, aber es fehlt noch John Jones Unterschrift, nicht unter den, Fight-Vertrag oder weiß der Kuckuck, nein, die UFC hat sich mit Alexander Gustafsson zusammengesetzt und einen neuen Vertrag, allgemeinen neuen Vertrag aufgesetzt, wahrscheinlich zu besseren Konditionen, das hat er auch unterschrieben und hat auch zugestimmt, 30.8., da möchte ich gern kämpfen in Las Vegas. Und mit John Jones verhandelt man aktuell noch. Er wird natürlich auch einen neuen Vertrag unterschreiben, aber möglicherweise könnte sich noch was an diesem Datum ändern. Und der 30.8. wird nochmal geändert und vielleicht auch der Veranstaltungsort. Vielleicht wird es doch noch Schweden. Also ich habe ja immer noch die leise Hoffnung, dass die UFC die Stadionshow in Schweden macht. 30.8., da könnte man auch in Schweden irgendwas machen. Also ich hätte Zeit. Dann gab es während UFC 173 einen phänomenalen Tweet von Nate Diaz. Ihr könnt euch mit Sicherheit dran erinnern. Jake Ellenberger wurde ziemlich von Robbie Lawler auseinandergenommen. Und plötzlich erschien ein Tweet von Nate Diaz, in dem folgende stand: Hey, wisst ihr noch, vor zwei Monaten, die UFC hat mir einen Kampf gegen Jake Ellenberger angeboten, aber Ellenberger hat ihn abgelehnt und mich darum gebeten, die Klappe zu halten. Hashtag I don't give a fuck. Also so wie es aussieht, gab es da ein Agreement zwischen Jake und Nate, dass der Kampf nicht zustande kommt, aber Nate hält die Fresse, dass Jake diesen Kampf praktisch abgelehnt hat, um nicht ganz so blöd dazustehen. Nate hat sich natürlich jetzt im Nachhinein nicht daran gehalten. Vertraue niemals einen Diaz, ist der alte Leitsatz in dem Fall. Und Jake Ellenberger hat sich nicht dran gehalten und zahlt jetzt. Und zwar mit seinem guten Ruf. Dann kommen wir zu UFC 173. Natürlich nochmal der Hinweis, heute 20 Uhr sprechen wir ausführlicher über UFC 173. Ich habe auch noch jede Menge Facts dann wieder für euch. Und hier bei den News möchte ich es ja auch wirklich, sag ich mal, bei News belassen und nicht noch in die Tiefe gehen. Was ich aber vermelden möchte, ist natürlich ganz kurz, falls ihr es nicht mitbekommen habt, wer den Fight of the Night Bonus und den Performance of the Night Bonus abgestaubt hat. Da darf sich zum einen für Performance of the Night Mitch Clark freuen. Der hat ja El Aya Quinta via Darkstroke schlafen geschickt, so kann man sagen. Und TJ Dillashaw bekommt zum einen Performance of the Night und zum anderen auch Fight of the Night, also $100,000 extra obendrauf für den neuen Bantamweight Champion. Dann hat sich natürlich sofort Rafael Assunção zu Wort gemeldet, denn der sollte ja eigentlich gegen Hennen Burrow antreten, konnte nicht, weil er verletzt ist. Dafür kam dann TJ Dillashaw und Rafael hat gesagt, in 8 Wochen kann ich wieder mit dem Training beginnen. Ich muss jetzt nochmal zum Röntgen, MRI machen und ich denke dann so, in 8 Wochen kann ich loslegen. Er trainiert zwar aktuell leicht, also trotz seiner Verletzung, aber kann halt einfach noch nicht in die Vollen gehen, so kann man es letzten Endes sagen. Und Assunção hat noch was Interessantes gesagt. Er meinte, er wollte genau mit derselben Strategie gegen Hennen Burrow antreten, wie es jetzt TJ Dillashaw gemacht hat. Und natürlich sagt Rafael Assunção, es gibt für mich eigentlich keinen anderen Kampf als diesen Titelkampf. TJ ist der Meinung, er hätte mich das letzte Mal besiegt. Also lasst uns den Kampf machen. Ich habe Lust, TJ hat Lust, los geht's. Dana White hat auch schon gesagt, Rafael Assunção scheint die besten Karten zu haben. Es sieht wohl so aus, als ob Hennen Burrow nochmal einen Kampf einschieben muss, sage ich jetzt einfach mal so. Und einfach sich so ein bisschen wieder zu setteln, sage ich jetzt einfach mal. Und es gibt aktuell schon einiges, was dafür spricht, dass Hennen Burrow auf Takeya Mitsugaki trifft, der ja auch auf einer 5-Fight-Winning-Streak ist. Und ja, wäre ein schöner Kampf. Burrow gegen Mitsugaki und natürlich dann Rafael Assunção gegen TJ Dillashaw, könnte ich gut mitleben. Dann gibt's natürlich so ein bisschen negativen Beigeschmack. Ich rede von Jamie Warner, der sich ja den Fuß oder den Knöchel gebrochen hat. Und das war eine ziemlich unschöne Situation. Und Dana White hat im Nachhinein auch gesagt, eigentlich hätte man das Handtuch werfen müssen. Die Ecke hätte da reagieren müssen. Mittlerweile steht fest, doppelter Knochenbruch bei Jamie Warner. Dazu noch ein Bänderriss. Welche Knochen genau betroffen sind, da habe ich noch keine Informationen drüber. Und wie gesagt, Dana hätte das Handtuch geworfen. Aber er sagt auch gleich, der Referee hat den Kampf ja auch nicht gestoppt, die Ecke hat nicht reagiert, aber Jamie hat auch keinerlei Anzeichen gemacht, dass er irgendwie aus dem Kampf raus möchte. Er hätte ja auch tappen können, also ist ja kein Problem, aber er hat das durchgezogen eine Runde lang und es gab natürlich dann noch eins obendrauf, möchte ich sagen, denn der Ringarzt ist dann auch noch auf Jamie Warners Fuß getreten. Ich habe das mal auf Twitter, mmaradio.de, @mmaradio.de heißt der Account von uns da, verzwittert, habe ein Bild hochgeladen. Da sieht man, wie der Ringarzt erstmal schön auf Jamie Warners Fuß tritt. Also für den guten Jamie lief wirklich alles schief und man kann nur hoffen, dass er sich schnell wieder erholt. Er hat uns ja wirklich jetzt mit einigen guten Kämpfen verwöhnt und auch die Performance jetzt gegen James Cross war nicht von schlechten Eltern. Er hatte zeitweise trotz dieser schweren Verletzung sogar die Möglichkeit, Kraus nochmal in Bedrängnis zu bringen, aber am Ende, ja, hat's leider nicht gereicht. Dann sagt Dana White, Robbie Lawler ist Nummer 1 Herausforderer im Endeffekt, denn er meint, er hat einen der Top-Guys jetzt 3 Runden lang dominiert und für mich ist es relativ klar, Robbie Lawler ist jetzt wieder die Nummer 1. Dana will noch abwarten, was Woodley und Rory McDonald so aufs Parkett zaubern, die ja bei UFC 174 aufeinandertreffen und danach möchte er sich dann entscheiden, wer als nächstes auf Johnny Hendricks trifft. Sieht stark danach aus, oder anders gesagt, es verdichten sich, das sagen meine Quellen, die Gerüchte, dass man Robbie Lawler jetzt erstmal gegen Matt Brown macht und der Gewinner aus diesem Kampf trifft dann auf Johnny Hendricks versus Whittaker, sage ich schon, bin ja völlig von der Rolle, trifft auf den Gewinner von Robbie, nee, Moment, machen wir nochmal ganz von vorne. Also, es gibt Gerüchte, die besagen, dass Johnny Hendricks nächster Gegner entweder Rory McDonald oder Tyron Woodley wird. Das wird sich herausstellen, wer diesen Kampf bei UFC 174 gewinnt. In der Zwischenzeit muss dann Robbie Lawler auf Matt Brown treffen und der Gewinner aus diesem Kampf trifft dann wiederum auf den Gewinner aus Hendricks versus Woodley beziehungsweise versus Rory McDonald. Hat man das einigermaßen verstehen können? Das sind die Gerüchte rund um die Welterweight-Situation. Also Lawler gegen Matt Brown, da hätte ich Bock drauf. Da hätte ich wirklich großen Bock drauf. Ein Kampf wurde noch bekannt gegeben. Kong Lee trifft auf Michael Bisping bei der Macau Fight Night am 23.8. Da habe ich ja in der letzten Ausgabe auch schon bekannt gegeben, dass Hector Lombard auf Dong Yun Kim, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen, ich gucke lieber nochmal kurz nach, finde es schön, wenn das hier immer so rasch und schnell vonstatten geht. Hector Lombard, Dong Yun Kim, so heißt der Vogel, ganz genau. Und Kong Lee trifft auf Michael Bisping, das alles in Macau. Das waren die News soweit für heute. Am Donnerstag versuche ich die nächste News-Ausgabe hier zu machen. Dann schon aus Berlin. Ich weiß nicht, ob es mit Video funktioniert. Das richtet sich natürlich so ein bisschen danach, wie die Internetverbindung im Hotel ist und so weiter und so fort. Ich werde gucken, was möglich ist. Hab auf jeden Fall Lust und wie gesagt, es gibt jetzt ja auch noch einiges an Content für euch, das ihr konsumieren könnt bis Donnerstag, mittwochs dann noch diese tolle Ausgabe, in der wir über die UFC Fight Night Berlin Main Card sprechen werden. Ich kann schon verraten, es gibt eine Fight-Ausgabe, natürlich zu Dillashaw gegen Hannon Buraya und noch eine reguläre Ausgabe, also Content, Content, Content, Content, Content, euch wird nicht langweilig. Ich danke euch fürs Zuhören und ja, bis dann. Radio.